komm zu mir, denn ich freu mich gern mit dir. Ist die Mutter auch dagegen? Ich bin sehr dafür. Geht's dir schlecht, wart auf mich, denn ich komm und tröste dich. Das versteht die beste Mutter nicht so gut wie ich. Ob du Klagelieder singst oder tralala, ich bin da, ich bin da. Geht's dir gut, komm zu mir. Geht's dir schlecht, komm ich zu dir. Denn mein Herz hat stets für dich ne offene Tür. Komm zu mir, denn ich freu mich gern mit dir. Ist die Mutter auch dagegen? Ich bin sehr dafür. Geht's dir schlecht, wart auf mich, denn ich komm und tröste dich. Das versteht die beste Mutter nicht so gut wie ich. Ob du Klagelieder singst oder tralala, ich bin da, ich bin da.